SWR 2 Wissen. Lauter Don Quixotes, Technikfeinde und ihre Ängste. Eine Sendung von Matthias Henjes. Wir haben Ruhe und Ordnung gehabt, lange Jahre, und haben gearbeitet wie die Maschinen. Aber die Maschinen, die kein Brot essen und des Nachts nicht schlafen, haben noch mehr gearbeitet, und wir wurden überflüssig und brotlos. Wir haben gebeten und gebettelt lange Jahre und haben keine Hilfe gefunden für unsere Not und Arbeitslosigkeit. Wir fordern, dass die eisernen Arbeiter, die nicht essen und nicht schlafen, erst dann arbeiten dürfen, wenn die Arbeiter alle beschäftigt sind, die Brot essen, Weib und Kinder ernähren müssen und die dem König ihre Steuern zahlen. Forderung von Berliner Druckern 1849. Setzen wir zunächst einmal voraus, dass es den Computerwissenschaftlern gelingt, intelligente Maschinen zu entwickeln, die alles besser können als Menschen. Wenn die Gesellschaft und die Probleme, denen sie gegenübersteht, immer komplexer und die Maschinen immer intelligenter werden, lassen sich die Menschen von den Maschinen immer mehr Entscheidungen abnehmen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die von Maschinen getroffenen Entscheidungen zu besseren Resultaten führen als ihre eigenen. Schließlich wird ein Punkt erreicht, an dem die Entscheidungen, die zur Aufrechterhaltung des Systems notwendig sind, so komplex werden, dass die Menschen selbst nicht mehr in der Lage sind, sie in intelligenter Weise zu treffen. In diesem Stadium üben die Maschinen faktisch die Kontrolle aus. Manifest von Theodor Kaczynski, genannt Una-Bomber, 1995. Angst um Lohn und Brot, Zorn über die Macht der Maschinen, Furcht vor der Umwälzung der Gesellschaftsordnung. Seit Jahrhunderten sind das Reaktionen der Menschen, auf die eine neue Welle der Technisierung zurollt. Der technische Wandel bedroht das Gewohnte und löst Widerstand aus. Aber was kann man dagegen tun? Die Maschinenstürmer warfen gusseiserne Zahnräder in die Stauteiche vor den Fabriken. Der amerikanische Terrorist Kaczynski verschickte Briefbomben, um gegen den Siegeszug des Computers zu protestieren. Was bezweckten sie? Waren sie Technikfeinde? Wollten sie zurück in eine einfachere Welt, als man sein Brot mit eigenen Händen buk und Jacke wie Hose selbst herstellte? Doch selbst in jene frühe Zeit drangen schon Innovationen ein und lösten Abwehr aus. Das Mittelalter ist im Gegensatz zu der Meinung, die wir so allgemein haben und die eigentlich so im 18. Jahrhundert aufgekommen ist, ist keine finstere Zeit, ist keine Zeit der Stagnation, sondern das europäische Mittelalter, vor allen Dingen das hohe Mittelalter, also die Zeit des 12., 13., 14. Jahrhundert, ist eine ungeheuer dynamische Zeit. Trotzdem, so Rolf-Peter Sieferle, Historiker an der Universität St. Gallen, stießen im Mittelalter viele technische Neuerungen auf Ablehnung. Vor allem in der Textilverarbeitung, die schon damals ein Vorreiter der Mechanisierung war. Ab dem 12. Jahrhundert verbreitete sich die Walkmühle in West- und Mitteleuropa. Sie diente zur Vorverarbeitung von Tuchen. Ein hölzerner Hammer, angetrieben von einem Wasserrad, schlug auf unfertiges, rohes Gewebe und verdichtete es zu einem strapazierfähigen Stoff. Diese Arbeit hatten Walker bisher mit bloßen Füßen erledigt. Es war ein mühsames Geschäft, in Bottichen voll lauwarmen Wassers auf dem Stoff herumzustampfen, aber es war ihr Broterwerb, und sie wehrten sich dagegen, durch eine Maschine ersetzt zu werden. In den großen Textilrevieren kam es beinahe zu einer Walkmühlenstürmerei, und tatsächlich gingen manche Stadträte auf die Proteste ein. In französischen und flämischen Textilmetropolen etwa wurde das mechanische Walken eingeschränkt oder ganz verboten. Ähnlich war es bei der Einführung des Spinnrads. Mit dem Spinnrad ließ sich in derselben Zeit etwa doppelt so viel Garn erzeugen wie mit der Hand. Obendrein hatte es bessere Qualität. Dennoch wurde die neue Technik oft nur mit Einschränkungen zugelassen. In der freien Reichsstadt Speyer zum Beispiel, einem wichtigen Textilzentrum, schlossen die Meister und Prüfer der Tuche einen Kompromiss. Beim Weben der Tuche ließen sie für den querlaufenden Schussfaden radgesponnenes Garn zu, bestanden aber auf dem herkömmlichen handgesponnenen für den längslaufenden Kettfaden, damals auch Zettel genannt. Es darf mit dem Rad gesponnen werden, Aber der Faden, den Sie spinnen, darf in keinem Tuch für den Zettel genutzt werden. Denn der Zettel muss gänzlich mit der Hand und der Spindel gesponnen werden. Kein Weber darf ein Tuch weben, in das irgendein ratgesponnener Faden als Zettel eingetragen wird. Das hat jeder Weber zu beschwören. Bis in die Neuzeit kam es immer wieder zu solchen Beschränkungen und Verboten. Zum Beispiel, als im 17. Jahrhundert die Bandmühle entwickelt wurde. Professor Sieferle. Da geht es darum, Schmuckbänder, die zur Zierde für ein Kleidungsstück angenäht werden können. Solche Schmuckbänder, die werden eigentlich von Hand gewebt. Das ist eine sehr schwierige, diffizile, hochqualifizierte Tätigkeit. Die Bandmühle ist eine Art mechanischer Webstuhl für diese kleinen Bänder. Ganz einfach zu bedienen, kann jede angelernte Arbeitskraft tun. Das ist eine Dequalifizierung der Bandweber. Und dagegen gab es Widerstände. Der Widerstand gegen technische Innovationen wurde meist von den Zünften getragen. Die Handwerker, die nach strengen Regeln darin organisiert waren, beherrschten zusammen mit den Kaufleuten den Stadtrat in Gewerbemetropolen wie Augsburg oder Köln. Per Ratsbeschluss konnten sie erreichen, dass in den Mauern der Stadt keine neue Mühle gebaut, keine Drehbank betrieben, kein Webstuhl konstruiert wurde. Aber sie fürchteten nicht das Neue an sich, sie wollten nur, dass kein Zunftmitglied brotlos wurde. Vielleicht hätte der eine oder andere mit einer Bandmühle oder einem Spinnrad sogar mehr verdient, aber das interessierte nicht. Es kam nicht darauf an, die eigenen Einnahmen zu steigern, sondern das Ständesystem intakt zu halten, die althergebrachte Ordnung von Handwerker Bauer Bettelmann. Es gibt in der vorindustriellen Ökonomie eine Orientierung am Nahrungsprinzip. Das gilt nicht in allen Bereichen. Es gibt auch so etwas wie Gewinnorientierung. Der Fernhandel zum Beispiel ist gewinnorientiert. Aber es gibt doch weitgehend die Vorstellung, dass man zunächst einmal nach seinem Stand angemessen leben sollte. Und die Zünfte, die sich in den Städten gebildet haben seit dem Mittelalter, waren genossenschaftliche Organisationen des jeweiligen Handwerks, die versucht haben, den gesamten Arbeitsprozess von den technischen Bedingungen bis hin zu den Preisen und bis hin zu den Anzahl der Arbeitskräfte zu regulieren. Die Innovationskontrolle funktionierte jedoch nur lokal. Die Bandmühle mag in Augsburg verboten worden sein, aber wenn den Gesellen, die das neue Wissen mitbrachten, dort die Stadttore verschlossen blieben, wandten sie sich eben nach Ulm. Oder sie bauten eine Mühle vor der Stadt, finanziert vom Landesherrn. Die Landesherren scherten sich selten um ein Technikverbot. Ihnen ging es nicht um das Auskommen, sie brauchten immer Geld. Also siedelten sie Gewerbebetriebe auf der grünen Wiese vor den Stadttoren an, wo die Regeln der Zünfte nicht galten. Daher ist so manche erfolgreiche Neuerung vom Lande gekommen. Und die neuen Techniken ließen sich langfristig nicht verhindern. Nach dem allmählichen Niedergang der Zünfte wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts die volle Gewerbefreiheit in Deutschland durchgesetzt. Mit der Industrialisierung begann der Innovationszyklus sich dann immer schneller zu drehen. Die Ständegesellschaft zerbrach im Feuer der technischen Erneuerung endgültig, unter vielfältigen Unruhen und Revolten. Rauchende Schlote und das Dröhnen der Eisenhämmer prägten die Industrialisierung, denn die Steinkohle als neue Energiebasis, die verbesserte Eisenverhüttung und die Entwicklung der Dampfmaschine revolutionierten die Wirtschaft. Am Anfang stand jedoch die Mechanisierung der Textilverarbeitung und daran entzündete sich auch die Gegenwehr. So berichtete der Landrat aus Eupen im Aachener Textilrevier vom 10. April 1821: Ich vernahm nun und überzeugte mich durch den Augenschein, dass es den Empörern bereits gelungen war, die neue, am vorigen Tag angekommene Schermaschine, welche die Veranlassung des Aufstandes gewesen war, mit Gewalt aus der Behausung der Gebrüder Stolli herauszureißen, sie gänzlich zu zerstören und in einen nahe vorbeifließenden Bach zu werfen, dessen Ufer mit einer Menge von Menschen, teils Teilhaber des Aufstandes und teils Zuschauer, bedeckt waren. Der Widerstand hatte bereits Ende des 18. Jahrhunderts in England begonnen. Die rebellischen Luditen, vor allem Weber, Spinner und Tuchscherer, waren dort weit radikaler als in Deutschland. Ihren Namen bekamen sie von einer legendären Figur, einem Jungen namens Ned Ludd, der aus reinem Ungeschick Textilmaschinen beschädigt haben soll. Ging nun in einer Fabrik auf mysteriöse Weise eine Maschine kaputt, hieß es, Ned Ludd war hier. Aber nicht nur Maschinen wurden angegriffen. Die Auseinandersetzungen eskalierten praktisch zum Bürgerkrieg. Am Anfang des 19. Jahrhunderts rückte in England mehr Militär gegen die aufständischen Luditen aus als gegen das napoleonische Frankreich. In den deutschen Ländern dagegen fand der Maschinensturm in Ruhe und Ordnung statt. Der Historiker Michael Speer hat die Proteste zwischen 1815 und 1849 untersucht und etwas anderes gefunden als die blindwütigen Zerstörungen, von denen bisher in den Geschichtsbüchern erzählt wird. Im Zentrum der Unruhen standen die Tuchscherer. Ihre Arbeit erforderte viel Geschick und wurde gut bezahlt. Sie hatten die Härchen auf neuen Tuchen per Hand hochgekämmt und abgeschnitten, damit der Stoff gleichmäßig wurde. Nun sollten sie sich durch Maschinen ersetzen lassen? Buchdruckern und Webern vor allem erging es ähnlich, und sie alle wehrten sich. Dr. Speer schildert den typischen Ablauf eines Maschinensturms. Man stellte fest, dass in der betreffenden Region neue Maschinen zum Einsatz kommen sollten. Das war man nicht gewöhnt. Niemand wusste, was es bedeutete, dass Industrialisierung angesagt ist, sondern man dachte so wie früher auch, dass halt hier jemand sich unrechtmäßig einen Profit dadurch verschaffen will, dass er anders fertigt als alle anderen. Und das war ein Skandal. Das ging nicht. Arbeiter und Handwerker versammelten sich, debattierten über die Situation und setzten meist eine Petition auf. Die Obrigkeit, etwa der Landrat oder der Bürgermeister, musste doch etwas gegen diesen unerträglichen Zustand tun. Doch die Obrigkeit reagierte nicht, denn die Zeiten hatten sich geändert. Die Arbeiter glaubten, der Staat müsste für sie sorgen. Wie es von alters her üblich war, sollte er sich darum kümmern, dass auch der einfachste und niedrigste seiner Bürger bekam, was ihm zustand. Sie hatten noch nicht verstanden, dass diese Regeln von der beginnenden Industrialisierung entwertet worden waren. Nicht das Nahrungsprinzip, sondern die Ökonomie des Geldes bestimmte nun die Welt, und jeder musste für sich selbst sorgen. Da die Obrigkeit nicht auf die Bittschriften antwortete, kamen die Arbeiter erneut zusammen. Und in der Regel kam dann dabei heraus, dass man sagte, wir ziehen jetzt dorthin, wir zerstören gezielt die neuen Maschinen, aber wir sind anständige Menschen. Wir werden nicht plündern, wir werden keinen Diebstahl begehen und wir werden uns gegenüber den Obrigkeiten anständig verhalten. Und genau das wurde auch so umgesetzt. Ein Kern von mal 50, mal 400 Mann zog zur Fabrik, holte die Maschinen heraus und zerschlug sie. Danach ging man brav nach Hause, ohne etwas anderes zu zerstören, ohne zu plündern oder gar jemanden tätlich anzugreifen. Augenzeugen berichteten, wie Maschinenstürmer sogar dem Militär, das gegen sie aufmarschiert war, ihren Respekt erwiesen. Wo sie an Oberoffizieren vorbeikamen, zogen sie, wie auf ein Kommandowort, ihre Mützen, um ihnen, wie sie sagten, zu zeigen, dass sie niemanden beleidigen wollten, sondern bloß um ihre Existenz kämpften. Sie verteidigten ihre Arbeitsplätze, sonst nichts. Es lag ihnen nichts daran, die Ordnung zu untergraben. Im Gegenteil, sie wollten sie so erhalten, wie sie es gewohnt waren. Dramatischer ging es 1844 in Schlesien zu. Hinter den berühmten Weberaufständen steckten andere Motive. Dort entwickelte sich aus dem missglückten Protest gegen einen knausrigen Fabrikanten eine Massenbewegung, die schließlich zu einer blutigen Schießerei eskalierte. Gegen die Maschinen haben sich die Weber nicht gewandt. Das belegen wiederentdeckte Akten aus den Archiven der DDR. So berichtet ein Zeitgenosse anschaulich, wie die Protestierer in einer Fabrik eine Dampfmaschine bewunderten. Sie tippten sanft an diese und jene Schraube und riefen einander zu, das ist doch sehr schön. Aber auch die Tuchscherer und Drucker machten nicht spontan ihrer ohnmächtigen Wut auf Industrialisierung und ungezügelten Kapitalismus Luft. Das verbreitete Bild des Maschinenstürmers, der seinen schweren Hammer auf die Symbole der neuen Zeit herunterkrachen lässt, ist ein Klischee. Und zwar waren die Leute, die am Anfang des 19. Jahrhunderts lebten, ja von niemandem informiert worden, dass sie Zeitzeugen der Industrialisierung waren. Sie ahnten ja gar nicht, dass auf einmal Gewerbe, Wirtschaft und Industrie explodieren würden. Sie dachten, alles geht so weiter, wie es früher der Fall war. Jeder hat ein gutes altes Recht auf Brot und Nahrung, auf eine angemessene Versorgung, auf ein ehrliches Leben. Und dann kamen diese neuen Maschinen. Und dann kam der Umbruch in der Industrie. Der Mythos vom blindwütigen Maschinenstürmer entstand, sagt Michael Speer, weil der Erfolg der dynamischen neuen Industriellen vor diesem Hintergrund noch glanzvoller wirkte. Das ist ein moderner Mythos, der in den Geschichtsbüchern steht, weil das natürlich die Geschichte der Sieger ist. Die Maschinenstürmer waren Verlierer der Geschichte. Dennoch, ganz umsonst war der Widerstand gegen den Zug der Zeit nicht. In einigen Gebieten konnten die Maschinenstürmer die Einführung der Innovationen hinauszögern, Und vor allem hoben sie das Problem des gesellschaftlichen Wandels ins Bewusstsein. In manchen Regionen, beispielsweise im Ravensbergischen mit der Leinenindustrie, hat man dann ja auch schon von Seiten der Unternehmer her jahrzehntelang diskutiert, was das richtige Vorgehen sein würde. Ob man wie in England mit immensen sozialen Kosten alles mechanisieren sollte oder ob es nicht einen anderen Weg der Industrialisierung geben würde. Nach der Revolution von 1848 wurde auch in der Deutschen Nationalversammlung darüber debattiert, dass der englische Weg nicht der richtige sei und ein sanfterer Übergang in die Industriegesellschaft gefunden werden müsse. Technikfeinde waren die Maschinenstürmer nicht. Sie kämpften nicht gegen das Neue, sondern für ihre Arbeitsplätze. Wer verallgemeinernd von Technikfeinden spricht, setzt ohnehin voraus, dass jeder Widerstand zwecklos sei. Er unterstellt, dass technischer Fortschritt immer so unaufhaltsam wäre, wie es die Industrialisierung gewesen ist. Michael Speer sieht das anders. Eigentlich kann man sich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr hinsetzen und sagen, der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten und alles, was uns die Wissenschaftler und Ingenieure auf den Tisch legen, das wird genehmigt und abgezeichnet. Und in diesem Sinne leben wir heute schon in einer ganz anderen Gesellschaft als in der Gesellschaft des Maschinensturms im 19. Jahrhundert. Denn das ist in dieser Gesellschaft möglich und das ist auch gut so. Aber kann der technische Fortschritt denn gelenkt werden? Kann Technikkritik tatsächlich etwas bewirken? Seit die Industrialisierung vor rund 200 Jahren begann, jagt eine Innovation die nächste. Es ist, in den Worten des Technikhistorikers Sieferle, wie eine Explosion mit wachsender Ausbreitungsgeschwindigkeit. Diese rasante Veränderung provoziert bis heute viele Formen der Abwehr. Aber sind sie erfolgreich? Popgruppen formulieren das Unbehagen, nennen sich nach den Maschinenstürmern und attackieren die Konsumgesellschaft, die gepowert wird von einem Überfluss an Hightech. Die Erben der englischen Maschinenstürmer, Gentechnikgegner, Ökologen oder Tierschützer, verabreden sich als Neoluditen im Internet zu zivilem Ungehorsam. Im viel diskutierten Manifest des Theodor Kaczynski kulminierten die Ängste vor der übermenschlichen Leistungsfähigkeit der Maschinen. Die Menschen werden nicht mehr die Möglichkeit haben, die Maschinen abzustellen, denn sie sind von ihnen so abhängig geworden, dass Abschalten einem Selbstmord gleichkäme. Kaczynski, der als brillanter Mathematiker galt, wurde zum Terroristen. Seine Briefbomben kosteten 3 Menschen das Leben, verletzten viele andere. Er selbst muss in einer einsamen Waldhütte in Montana gelebt haben, als die Polizei ihn schließlich fand. Seine Technikkritik war ebenso radikal wie ausweglos. Bezeichnend, dass seine Schreckensvision von der Abhängigkeit vom Computer längst vergessen wäre, wenn sie nicht im World Wide Web Kultstatus genösse. In Deutschland tauchten radikale Technikgegner mit der Studentenbewegung auf. In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik erfreute sich neue Technik hoher Wertschätzung. Half sie doch, dass in dem zerstörten Land allmählich wieder Wohlstand einzog. Wir haben in der Zeit, und da gibt es die ersten Befragungen 1966, eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, die in der modernen Technik eher einen Segen als einen Fluch für die Menschheit sehen. Und das hat sich spannenderweise zwischen 1966 und 1973 deutlich verschoben. Nicht verschoben hinsichtlich Ressentiments gegenüber Technik, die liegen bis heute ungefähr bei 10%, sondern hin zu skeptisch ambivalenten Einstellungen. Seit 1973, so Michael Zwick von der Universität Stuttgart, halten nur noch rund 55% der Deutschen die Technik für einen Segen der Menschheit. 35-40% meinen nun, teils Segen, teils Fluch. Seit die Meinungen immer drastischer auseinandergehen, wird die Einstellung der Bevölkerung zu Innovationen wissenschaftlich erforscht. Nicht zuletzt, weil Politik und Wirtschaft die wachsende Ablehnung neuer Technologien als bedrohlich empfanden, wurde seit den 80er Jahren eine Reihe spezieller Forschungsinstitute gegründet. Mit einem der aktivsten arbeitet auch Dr. Zwick zusammen, der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg. Er betreibt empirische Sozialforschung, das heißt, er will durch repräsentative Umfragen Fakten über die Akzeptanz von Innovationen in die Hand bekommen. Das Datenmaterial zur ersten Welle der Technikkritik in Deutschland ist allerdings dünn. Die Kernkraftgegner, aus der Studentenbewegung erwachsen, warnten vor den unabsehbaren Folgen eines atomaren Unfalls und machten darauf aufmerksam, dass niemand wusste, was aus den radioaktiven Abfällen werden sollte. Ab 1975 machten sie in Großdemonstrationen, Bauplatzbesetzungen und bürgerkriegsähnlichen Schlachten mit der Polizei von sich reden. Klar war, dass hinter ihren Argumenten noch etwas anderes steckte. Die Kernenergie galt als Stellvertreter für das große Ganze. Gerade Groß- und Risikotechnik, die steht für das Establishment in der Gesellschaft, für Leute, die von ihrer symbolischen Wirkung her große Widerstände bei diesen Bewegungen hervorgerufen haben. Immer größere Kraftwerke, Chemiefabriken oder Flughäfen standen für die Selbstherrlichkeit von Ingenieuren und Wirtschaftsführern, die sich buchstäblich die Erde untertan machen wollten. Manche Kernenergiegegner stellten demonstrativ eine simple, naturnahe Lebensweise dagegen. Ihre selbstgestrickten Pullover sind sprichwörtlich geworden. Aber selbst die Demonstranten, die in selbstgezimmerten Hütten auf dem Bauplatz des Endlagers Gorleben lebten, kannten sich mit den Vorteilen der Technik aus. Die Räumung des Geländes durch die Hundertschaften der Polizei übertrugen sie über einen selbstkonstruierten Sender auf UKW. Im Wendland Anräumungsplatz, immer zu UKW. 101 MHz, das merkt ihr, mit Radio Wendland gegen AKW. Die Anti-AKW-Bewegung konnte sich keine generelle Technikfeindlichkeit erlauben, denn sie musste frühzeitig Antwort auf zwei Fragen geben. Erstens die nach den Alternativen. Bei Freiburg, wenige Kilometer vom vorgesehenen Standort des Kraftwerks Wiel, fand schon 1976 die erste bescheidene Solarmesse statt. Die Entwicklung der Sonnenkollektoren, vor allem aber der Windräder, zu einer wirtschaftlichen Energietechnik ist damals in Gang gekommen. Zweitens musste man, um ernst genommen zu werden, konkret die Frage nach den technischen Mängeln der hochentwickelten deutschen Kernkraftwerke beantworten. Engagierte Naturwissenschaftler eigneten sich ein Fachwissen an, das vor allem im Öko-Institut Freiburg gebündelt wurde. Heute sitzen ihre Vertreter in offiziellen Beratungsgremien der Bundesregierung. In der Antikernkraftbewegung entwickelte sich, was mit genereller Gesellschaftskritik begonnen hatte, zur fachlich begründeten Ablehnung einer spezifischen Technologie. Noch stärker differenziert ist die Kritik an der Biotechnologie, der neuesten Innovation, die gewohnte Werte grundlegend in Frage stellt. Michael Zwick kann das mit einer Vielfalt von Daten belegen. Die Menschen sind sehr positiv eingestellt und haben geradezu euphorische Erwartungen an die gentechnische Heilung von AIDS und Krebs am erwachsenen Menschen. Das schließt die klinische Diagnostik und die medizinische oder pharmazeutische Therapie ein. In offenen Interviews zeigt sich hingegen, wenn es um Therapie und Diagnostik am ungeborenen Leben geht, dort befürchten viele Menschen das Klonen und das Designen von menschlichem Leben, was sehr stark aus ethischen Gründen abgelehnt wird. Ebenfalls sehr stark abgelehnt wird die sogenannte grüne Gentechnik, also die Optimierung von Pflanzen oder von Tieren, um hier sozusagen in die industrielle Lebensmitteltechnologie Eingang zu finden. Schlussfolgerung des Sozialwissenschaftlers? Die berüchtigte Technikfeindlichkeit der Deutschen, nach wie vor von manchen Politikern und Wirtschaftsführern beklagt, ist ein Märchen. Wer das polemische Wort benutzt, verfolgt damit eigene Interessen. Technikfeindlichkeit ist natürlich ein strategisches Argument, das dann verwendet wird, wenn ein Schuldiger, ein Sündenbock gesucht wird dafür, dass die Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie sie sich vielleicht entwickeln könnte. Es lohnt sich aber, einen empirischen Blick über die Grenzen Deutschlands hinauszuwerfen. Dort findet man, dass Amerika und Japan eingeschlossen, Deutschland im Vergleich zu ähnlich entwickelten westlichen Industriegesellschaften, insbesondere zu seinen Nachbarstaaten, weder technikskeptischer noch technikfreundlicher eingestellt ist. Die Umfragen haben zudem ergeben, viele Deutsche wollen mehr mitreden, wenn neue Techniken vor der Einführung stehen. Michael Zwick hat eine repräsentative Gruppe gefragt. Wenn politische Entscheidungen für oder gegen neue Techniken getroffen werden, wird die Meinung der Bürger ausreichend berücksichtigt? Nur 11% haben das bejaht, 89% waren nicht der Meinung. Zweitens die Frage, wenn es um den Einsatz etwa von Gentechnik in der Landwirtschaft geht, würden Sie sich an einem Volksentscheid beteiligen? 90% haben das bejaht, nur 10% wollten dies nicht tun. Sogar auf die Frage, ob sie an einem Bürgerforum zur gentechnischen Landwirtschaft teilnehmen würden, haben knapp 2/3 Ja gesagt, obwohl diese Art, eine öffentliche Stellungnahme zu erarbeiten, auch Freizeit kostet. Aber was kann der Widerstand gegen eine neue Technik bewirken? Die Walkmühlen sind trotzdem gebaut worden, mechanische Spinnmaschinen traten einen Siegeszug an, Kernkraftwerke erzeugen rund um die halbe Welt elektrischen Strom und Pharmafirmen und Saatgutkonzerne scheinen bereits zu verwirklichen, worüber Bürger und Politiker noch streiten. Bescheiden wirken dagegen die Erfolge derer, die ihren Arbeitsplatz verteidigen oder ihre ethischen Überzeugungen durchsetzen wollten. Bestenfalls konnten sie die Verwirklichung einer Innovation verzögern oder ihre Folgen mildern, wie auch Fälle aus den letzten Jahrzehnten bestätigen. Der Technikhistoriker Rolf-Peter Sieferle nennt ein Beispiel. In der Dampflokomotive hat es eben den Heizer gegeben, der die Kohlen reinschaufelt. Jetzt kommt die Elektrolok, dann wird er arbeitslos. Und jetzt setzen die Gewerkschaften durch, dass der eben doch noch mitfahren darf und irgendwelche Aufgaben da übernimmt. Langfristig blieben diese Arbeitsplätze natürlich nicht erhalten. Nun will die Bundesrepublik die Stromgewinnung aus Kernenergie beenden. Auch das ist ein Erfolg des Widerstands gegen eine Technik, aber eben nur ein nationaler. Ob in Frankreich oder Tschechien, in den meisten umliegenden Ländern wird nach wie vor Strom aus Kernspaltung gewonnen und auch nach Deutschland importiert. Ist die Auflehnung also letztlich sinnlos? Rolf-Peter Sieferle, der viele Jahrhunderte technischen Fortschritts untersucht hat, wagt ein Urteil. Es ist letztlich wahrscheinlich wirklich naiv. Also es ist etwas, das der normalen Tendenz, der globalen Tendenz unserer Ökonomie fundamental widerspricht. Aber vielleicht hat der Historiker Unrecht. Meist hat erst der öffentliche Streit auf die Probleme aufmerksam gemacht, die neue Techniken mit sich brachten. Manchmal war auch massive Kritik nötig, damit technische Alternativen erprobt wurden. Und schließlich bleibt die grundsätzliche Frage, wie viel die Historie wirklich lehrt. Wie die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, so entsteht auch die Technikgeschichte aus der Perspektive der Innovationen, die sich durchgesetzt haben. Selten lässt sie erkennen, ob eine andere Entwicklung möglich gewesen wäre. Daher kann nur der Widerstand gegen eine neue Technik zeigen, ob es nicht auch anders gehen könnte. Und erst später wird klar, welche Seite naiv gewesen ist. Lauter Don Quichotts, Technikfeinde und ihre Ängste. Sie hörten eine Sendung von Matthias Hennies. Morgen in SWR2 Wissen, mit dem Schnee kommt die Ruhe. Die Schriftstellerin Elizabeth Hay aus der Reihe Kanadische Autoren. SWR2 Programmtipps. 14:05 Uhr, Dschungel. Also ein Schutzhund ist er mit Sicherheit nicht, weil immer dann, wenn ich eine alte Frau erschrecken will, muss ich selber tätig werden. Also ich sage, ich habe den Hund nur aus einem einzigen Grund. Nämlich, der Hund muss zum Gesicht passen. Weil dieser griffige Ausdruck, Kampfhund, damit kann jeder Trottel was anfangen. Tatsache ist eines, dass es letztendlich hier sich um ein Versagen der Züchter handelt. Ja? Weil der Züchter an die falschen Leute Hunde verkauft. Calling on the Dog. Von Kampfhunden und Menschen. Dschungel, 14:05 Uhr. Uhr, Thema Musik. Ich glaube, es ist nichts so gefährlich, wie traditionelle Bilder immer weiter tradieren zu wollen, ohne sie neu mit Leben zu erwecken. Und Tradition muss in dem Sinn immer wieder neu erfunden werden. Und die Brüche sind meistens von Leuten gemacht, die der Tradition innerlich am stärksten verhaftet sind gegenüber, mit der größten Verantwortung, weil sie eigentlich nach Wegen suchen, das Neue zu beleben und nicht als Form nur als Maske überleben zu lassen. Zur Person: Stefan Schmidt, Gitarrist zwischen alter und neuer Musik. Thema Musik, 15:30 Uhr. 17:05 Uhr, SWR2 Forum. In Rheinland-Pfalz hören Sie: Mach mir den Hamlet. Müssen sich Bühnen in Rheinland-Pfalz mehr um jugendliches Theaterpublikum bemühen? In Baden-Württemberg: Führer und Verführer. Jos Fritz und seine Bauernaufstände. SWR 2 Forum, 17:05 Uhr.